B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Portugal leidet unterm Klimawandel. Großbritannien schickt mehr Soldaten nach Afghanistan. Darum geht's heute in dieser außenpolitischen Sendung ebenso wie um die EU nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags zum 1. Dezember oder um Lettland, die globale Finanzkrise und viele Bürger in der Schuldenfalle. Mein Name Thomas Gerlach. Morgen beginnt also die große internationale Klimakonferenz in Kopenhagen. Sie ist nötig, weil das sogenannte Kyoto-Protokoll in 3 Jahren ausläuft und deshalb dafür erst noch Ersatz gefunden werden muss. Das ist schwierig genug angesichts so vieler Staaten auf der Welt und wegen zahlreicher sehr unterschiedlich gelagerter Probleme. Hauptverantwortlich für den Klimawandel, den nur noch engstirnige Reaktionäre leugnen, sind die Industriestaaten der nördlichen Hemisphäre. Aber mittlerweile stößt ein Schwellenland wie China schon mehr schädliches CO2 aus als die USA, der Hauptmissetäter bisher. In einem Land, das im Europa-Report eher selten vorkommt, in Portugal nämlich, haben sie, wie die iberischen Nachbarn in Spanien, von Jahr zu Jahr ernstere Probleme mit der Wasserversorgung. Aus Lissabon dazu die folgenden Informationen von Jochen Faget. Eigentlich sollten Portugals Stauseen zu dieser Jahreszeit fast bis zum Überlaufen voll sein. Doch selbst im normalerweise wasserreichen Norden sind die riesigen Reservoirs nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Im Jahr 2009 hat es schon wieder viel zu wenig geregnet und die Algarve im Süden meldet Rekordnegativstände. Dort wird durchschnittlich nur ein Zehntel der Staukapazitäten erreicht. Portugal sitzt auf dem Trockenen, Adérito Serrão, der Chef des Meteorologischen Dienstes, betont. Wenn, wie jetzt, auf 80% der Landesfläche das Wasser knapp wird oder bereits Wassermangel herrscht, ist das natürlich eine höchst besorgniserregende Situation. Und die Hauptursache, da ist er sich sicher, sei der Klimawandel. Seit den 70er Jahren ist die Durchschnittstemperatur in Portugal um ein halbes Grad gestiegen. Spätestens bis zum Ende dieses Jahrhunderts soll sie weitere 2 bis 9 Grad zulegen. Beängstigende Aussichten. Denn je mehr die Temperaturen steigen, desto weniger wird es regnen, garantiert der Meteorologe Serrão. Weite Landesteile Portugals könnten versteppen und sogar zu Wüste werden. Vor allem der Alentejo südlich der Hauptstadt Lissabon und das Ferienparadies Algarve könnten davon betroffen sein, warnen auch die Umweltschützer. Umso schlimmer ist, dass Portugal mit seinem immer knapperen Wasser höchst verschwenderisch umgeht. 109 Liter Wasser verbraucht laut Statistik jeder Portugiese am Tag, Leitungswasser wohlgemerkt, private Brunnen sind da nicht eingerechnet. Viel zu viel, meint die Umweltschutzorganisation Quercus, die Portugiesen mit Informationskampagnen zum Wassersparen bringen will. Die Umweltschützer werben für Ökotoilettenspülungen, für Duschen statt Baden und für ein neues Wasserbewusstsein. Portugals Umweltministerin setzt sogar auf finanziellen Druck. Sie will im kommenden Jahr per Gesetz neue Wassertarife einführen. Wer mehr verbraucht, soll mehr bezahlen. Doch die Privathaushalte sind nicht das Hauptproblem. Tausende von Hektolitern Wasser versickern sinnlos in städtischen und Hotelgrünanlagen oder laufen bei unsinnigen Straßenreinigungsaktionen in die Gullis, hat eine Untersuchung jetzt ergeben. Und die größten Wasserverschwender Portugals sind mit Abstand die Landwirte, erklärt Adérito Serrão und mahnt. Wir müssen mit unserem Wasser rationeller und effizienter umgehen. Der Landwirtschaftsbereich verbraucht über 80% des Wassers. Da muss viel eingespart werden. Wegen extrem niedriger Wasserpreise für Bauern seien viele Bewässerungssysteme überaltert, versickere mindestens ein Drittel des Wassers, bevor es auf die Felder komme. Dazu kämen noch Flächenbewässerung statt Tropfenberieselung und wasserintensive Kulturen, die eigentlich gar nicht zum portugiesischen Klima passten. Alles Probleme, die eigentlich leicht zu lösen seien, versichert Adérito Serrão. Wir müssten nur die Produktionsweisen ändern und andere Produkte anbauen. All das würde diesem zugegebenermaßen wichtigen Wirtschaftsbereich in keinster Weise schaden. Aber obwohl alle wissen, was getan werden muss, geschieht so gut wie nichts. Verschiedene Gemeinden haben inzwischen sogar angekündigt, dass sie wegen des chronischen Wassermangels demnächst das Leitungswasser rationieren müssten. Nur gut, dass es in der vergangenen Woche angefangen hat, in Strömen zu regnen. Barack Obama, der US-Präsident, hat direkt nichts mit Europa zu tun. Indirekt als wegweisender Hauptpartner in der NATO sehr wohl. As Commander in Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. After 18 months, our troops will begin to come home. Wenn Obama wie bei seiner Rede diese Woche also eine massive Truppenerhöhung in Afghanistan ankündigt, dann betrifft das auch den alten Kontinent. Morgen findet in Brüssel eine NATO-Konferenz statt, bei der es genau darum geht, wer wie viel Mann zusätzlich zum Hindukusch schickt. Die Briten haben soeben 500 weitere Soldaten zugesagt. Dabei wird im Vereinigten Königreich der Krieg wie in Deutschland von Tag zu Tag unpopulärer. Aus London informiert Barbara Wesel. Einmal mehr hat Premier Gordon Brown sich als treuster Verbündeter Washingtons gezeigt. Noch bevor Präsident Obama in einer Grundsatzrede der Welt seine neue Afghanistan-Strategie dargelegt und bevor er die Zahl genannt hat, wie viele zusätzliche US-Soldaten er nun nach langem Nachdenken entsenden will, geht der britische Regierungschef in Vorlage. Er will zunächst 500 zusätzliche Soldaten schicken. Im nächsten Jahr könnten dann noch einmal bis zu 1000 dazukommen, so wird in der Presse vermutet. Und einmal mehr versucht der britische Premier, seinem Land den teuren, langwierigen und verlustreichen Einsatz zu begründen. But as long as the Afghan-Pakistan border areas are the location of choice for Al-Qaeda and are the epicenter of global terrorism, it is the government's judgment that we must address the terrorist threat at its source. Solange die afghanisch-pakistanische Grenze der Ort der Wahl für Al-Qaida und das Zentrum des globalen Terrorismus ist, glauben wir, dass es richtig ist, den Terror an seinem Ursprung zu bekämpfen. Denn viele in Großbritannien meinen längst, die Bedrohung durch Terroranschläge könne man genauso gut im eigenen Land bekämpfen. Und immer weniger will die Öffentlichkeit hier einsehen, warum immer mehr Landsleute in den unwirtlichen Wüsten von Helmand sterben sollen. 99 Tote hat das britische Kontingent dort allein in diesem Jahr zu beklagen. Und das ist einer der Gründe, so sagt Chris Nyman von der Stop the War-Koalition britischer Kriegsgegner, warum die Stimmung in der Öffentlichkeit hier gekippt sei. The sheer level of deaths and casualties, which have gone up dramatically this year. Da ist zum einen der dramatische Anstieg bei den Todesfällen und dann fehlt inzwischen jedes Gefühl für den Sinn des Krieges. Da hat der Verlauf der Wahlen eine große Rolle gespielt. Die Idee, dass wir Afghanistan Demokratie bringen, ist inzwischen doch lächerlich. Und dass das ein guter Krieg sein soll, wo wir Fortschritt bringen, das ist total vorbei. Über 70% der Briten, so zeigte eine Umfrage vor einigen Wochen, will inzwischen einen schnellen Abzug. Eine Tatsache, die auch die Regierung in London nicht mehr ignorieren kann. Deswegen wird neuerdings auch von einem absehbaren Ende des Einsatzes gesprochen. Die neue Strategie sehe ein Programm vor, so Gordon Brown. It is an outline program for the transfer of lead security responsibilities to the Afghans, district by district, province by province. Für die schrittweise Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die Afghanen, Distrikt um Distrikt, Provinz nach Provinz. Die ersten sollen möglicherweise schon im nächsten Jahr übergeben werden. Und dann könnten schon ab 2010 britische Soldaten nach Hause kommen. Zunächst aber wird noch einmal aufgestockt, denn so sagt einer der früheren britischen Afghanistan-Kommandeure, General Kemp. The more we invest, the more that NATO invests in military force, the more we can achieve rapidly against the Taliban. And this is all about speed. Je mehr wir investieren, je mehr die NATO in militärische Kraft investiert, desto schneller können wir mehr Erfolg gegen die Taliban haben. Es geht wirklich um Geschwindigkeit. Dass die Briten weitermachen müssten, was sie angefangen haben, meint auch Soldatenwitwe Nicola Merton-Thoma. I feel that they need to carry on with what they're doing. I think it's important that they finish the job. Es ist wichtig, dass wir den Job beenden. Die Frau eines vor zwei Wochen gefallenen Bombenentschärfungsspezialisten spricht dafür viele der Angehörigen. Sie wollen, dass der Tod ihrer Nächsten doch irgendwie einen Sinn hat. An den glaubt der gefreite Joe Glenton aber inzwischen gar nicht mehr. Er hat den Befehl verweigert und will nicht nach Afghanistan zurückkehren. Im Januar wird er vor dem Kriegsgericht erscheinen. Initially we were told it was largely to do with stemming the poppy growth, and then later on we were told it was more about infrastructure rebuilding, and then later as it dragged on it turned into a warfighting operation. Am Anfang hat man uns gesagt, es geht gegen den Opiumanbau. Dann hieß es, wir sollen die Infrastruktur aufbauen und dann, als es sich hinzog, wurde es zu einem Kriegseinsatz. Diese wechselnden Begründungen sind durchaus auch im Gedächtnis vieler Briten noch präsent. Der Krieg in Afghanistan wird für die Regierung Gordon Browns zunehmend zu einer schweren Belastung. Gemeinhin würde man von einer schweren Geburt sprechen und tatsächlich geriet der überfällige Prozess zur inneren Reform der Europäischen Union zu einer schier unendlichen Geschichte. Zum Schluss ist es dann ja überraschend schnell gegangen nach dem letzten Jahr, das in Prag so lange auf sich warten ließ. Seit vergangenem Dienstag ist der Lissabon-Vertrag in Kraft, was die EU logischerweise in Portugals Hauptstadt gefeiert hat. Die Union bekommt ein neues Gesicht und neue Mechanismen und das EU-Parlament, also die Vertretung von uns Bürgern, erhält mehr Rechte und Zuständigkeiten, wie Kommissionspräsident Barroso in Lissabon sagte. Die Zukunft Europas wird demokratischer sein, mit mehr Kompetenzen beim Europäischen Parlament und mehr Einfluss der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten. Was sich tatsächlich für das Parlament ändern wird und warum manche meinen, die Volksvertretung sei der eigentliche Profiteur des Lissabon-Prozesses, all das sagt Ihnen nun Wolfgang Landmesser. Die EU-Mitgliedstaaten könnten noch ihr blaues Wunder erleben. Bisher war das Europaparlament in vielen Bereichen zahm. Über die Themen innere Sicherheit und Datenschutz etwa konnten die Straßburger Abgeordneten so viel debattieren, wie sie wollten. Zu sagen hatten sie aber nichts. Jetzt kann das Parlament hier Entscheidungen der 27 europäischen Regierungen stoppen. Das neue Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr. Die Macht des EU-Parlaments wird durch den Lissabon-Vertrag mehr als doppelt so groß. Bisher dürfen die Abgeordneten in rund 40 Politikfeldern mitentscheiden. In Zukunft sind es fast 90. Darunter so wichtige Themen wie Agrarpolitik, Einwanderung und Asylfragen, Kampf gegen die Kriminalität sowie die Außen- und Sicherheitspolitik. Das Europaparlament sei damit voll emanzipiert, freut sich Elmar Brok, außenpolitischer Sprecher der Konservativen im Europaparlament. Die Kollegen, die bisher eine beratende Rolle allein hatten, fühlen sich jetzt als volle Parlamentarier in dem Sinne. Und deswegen haben wir jetzt die Situation damit auch überwunden, dass wir in Teilen noch nicht vollgültig dabei waren. Und mit diesem Vertrag wird das Europäische Parlament in nahezu allen Fragen gleichberechtigter Mitentscheider mit dem Rat. Auch auf den Finanzen der Gemeinschaft hat das Parlament in Zukunft den Daumen. Über die Schwerpunkte des Etats entscheiden bisher im Wesentlichen die Mitgliedstaaten. Zum Beispiel über die Gelder für die Landwirtschaft, über 40% des EU-Haushalts. Das Parlament wird neue Schwerpunkte setzen, sagt der sozialdemokratische Abgeordnete Jo Leinen. Wir sind Gesetzgeber bei der Agrarpolitik. Das ist der allergrößte Haushaltsposten. Über 50 Milliarden Euro werden jährlich in die Landwirtschaft gebuttert. Da hat das Parlament in Zukunft ein Mitspracherecht, wofür wir das Geld ausgeben. Und wir werden nicht mehr alles subventionieren. Das wird aufhören. Welcher Anteil des Haushalts in welche Bereiche fließt, legt der EU-Finanzrahmen fest. Der aktuelle läuft noch bis 2013. In Zukunft könnte Europa also auch anteilig mehr Geld für Forschung und Entwicklung oder Klimaschutz ausgeben und deutlich weniger für die Landwirtschaft. Mehr Macht bedeutet aber auch, das Straßburger Parlament muss effizienter werden. Viel mehr Entscheidungen müssen die Abgeordneten treffen, viel öfter mit den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission um neue Gesetze ringen. Das Problem beschreibt das Brüsseler Center for European Policy Studies so: Wenn das Parlament zur reinen Entscheidungsmaschine wird, bleibt keine Zeit mehr für wichtige Grundsatzdebatten. Das Parlament könnte also noch bürokratischer und bürgerferner werden als bisher. Doch die deutsche Grünen-Chefin Rebecca Harms sieht die neuen Aufgaben vor allem als Chance. Das liegt schon auch an uns. Wir müssen das gut machen. Wir müssen das auch gut vermitteln, was wir hier machen. Wenn das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente ihrer Rolle gerecht werden, dann wird eben der Parlamentarismus stärker und damit auch Demokratie und Transparenz gestärkt für die Europäische Union. Bei nur 43% lag die Wahlbeteiligung bei den letzten Europawahlen im vergangenen Juni. Wenn das Europäische Parlament erfolgreich mit der neuen Machtfülle umgeht, müsste sie in 5 Jahren deutlich höher liegen. Die 3 Benelux-Staaten sowie Frankreich, Italien und die Bundesrepublik, so hat alles einmal ziemlich klein angefangen zu Zeiten des Kalten Kriegs und in einem geteilten Kontinent. Frankreich und Westdeutschland waren die Motoren der Entwicklung zu einer 27-Staaten-Union, die sogar noch weiter wachsen wird. Dass der Reformprozess ins Stocken geraten war, daran waren die Franzosen nicht unschuldig. Deshalb wollten wir mal hören, was man denn bei unseren Nachbarn im Westen jetzt so sagt. Ein Beitrag von Nina Landhofer. Relativ unspektakulär ist nun der Lissabon-Vertrag doch noch in Kraft getreten. Dabei könnten sich die Bürger der Europäischen Union nun wirklich freuen. Auf mehr Entbürokratisierung, auf mehr Demokratie. Doch, so scheint es seit Jahren, die europäische Politik entfernt sich immer weiter von ihren Bürgern. Mehr Wahrnehmbarkeit fordert daher auch Jean Pic, Professor am berühmten Institut für politische Studien an der Pariser Universität. Es fehlt Europa an Institutionen, die wahrnehmbar sind. Vielleicht ist der neue Präsident der Europäischen Union ein europäischer General wie Jacques Delors. Vielleicht trägt der neue europäische Außenminister dies nach draußen. Jean Pic allerdings kennt nicht nur die universitäre Theorie. Als Präsidentschaftsberater hat er jede Menge Erfahrungen sammeln können, ebenso am französischen Finanzgerichtshof. Es gibt keinen europäischen Staat, weil es die einzelnen Staaten in Europa gibt. Und keiner dieser Staaten hat Lust, selbst Deutschland nicht, und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat daran erinnert, seine Souveränität aufzugeben. Doch, so Jean Pic, die Stärke Europas liege in seiner gemeinsamen Geschichte, seinen gemeinsamen Wertevorstellungen. Europa, was Europa ausmacht, das ist keine Grenze, das sind gemeinsame Wertevorstellungen. Wir sind alle in Europa für die Abschaffung der Todesstrafe. Wir sind für die Gleichstellung von Mann und Frau, im Prinzip. So, was uns verbindet, ist eine ähnliche Wertevorstellung in Salamanca, Stockholm, Lissabon oder Athen. Und das ist Europa. Damit der Lissabon-Vertrag aber ein Erfolg werden könne, müssten die Politiker ihren Bürgern Europa wieder näher bringen, mehr erklären. Nur so könne mehr Akzeptanz und Interesse herbeigeführt werden. Die Völker können Europa verstehen, wenn die europäischen Politiker es ihnen erklären. In Frankreich, meinem Land beispielsweise, ist es schrecklich. Jedes Mal, wenn Entscheidungen kritisiert werden, dann sagen die Politiker, das ist wegen Brüssel, wegen Europa. Entscheidungen, die von der französischen Politik mitgetragen wurden. Die Aufgabe der Politiker ist es, die Völker zu überzeugen. Vielleicht wird dann auch die Wahlbeteiligung bei europäischen Wahlen wieder höher. Denn die liegt bei mageren 43%. Und ohne europäische Wähler gibt es letztendlich auch keine Legitimation für Europas Politiker. Vielleicht aber fehlen den Bürgern der EU auch die großen Visionen ihrer Volksvertreter. Die erhofft sich Jean Pic von der künftigen EU-Spitze. Ihm zumindest ist anzumerken, dass er ein begeisterter Europäer ist. Meine Vision von Europa ist mir zu sagen, was haben meine Eltern mir weitergegeben? Den Frieden. Was gebe ich an meine Kinder? Den Frieden. Und wenn ich sehe, wie wir verwoben sind mit den Spaniern, den Deutschen oder den Engländern, dann sage ich mir, der Schatz, den wir bewahren müssen, das ist genau das. Wir haben gegenüber der jungen Generation die Verantwortung, ihnen zu zeigen, was wir erreicht haben. Als Tigerstaaten hat man die drei baltischen Länder gleich nach ihrem Beitritt zur EU bewundert. Allein in Lettland hatte ein Wirtschaftswachstum von jährlich bis zu 10% die Kapitalisten in den alten Ländern der EU vor Neid erblassen lassen. Auch die Bürger wurden vom Kaufrausch gepackt und nahmen Lockangebote der Banken an. Aber seit einem Jahr, seit der weltweiten Finanzkrise, hat sich das rosige Bild schwarz eingetrübt, denn Tausende können ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen. Über Schuldnerhilfe hat die Regierung zwar viel nachgedacht, für die praktische Umsetzung fehlt ihr indes das Geld. Stattdessen ist in der lettischen Hauptstadt Riga eine gemeinnützige Schuldnerberatung aktiv und Birgit Johansmeier hat dort mal vorbeigeschaut. In der lettischen Schuldnerberatung klingelt pausenlos das Telefon und aufgeregte Kreditnehmer bitten um ein kostenloses Beratungsgespräch. Santa Pole hat sich mit ihrer Rechtsanwältin verabredet. Die Werbedesignerin ist 33 Jahre alt, trägt ihr dunkles Haar gescheitelt und liebt es extravagant, schwarz-weiß. Vor 2 Jahren wollte sich Santa Pole den Traum vom Eigenheim erfüllen und kaufte eine baufällige Villa vor den Toren der Hauptstadt Riga. Der Bezirk galt als beste Wohngegend, deshalb wurde unser Haus auf 300.000 Euro geschätzt. Die Bank hat uns den Kredit ja geradezu nachgeschmissen und sogar unsere Politiker sprachen vom Wachstum, das niemals enden wird. Also nahmen wir 230.000 Euro auf. Überall zeugen Neubauten vom damaligen Wirtschaftsboom. Aber dann wurde Lettland Ende 2008 von der weltweiten Finanzkrise aus der Bahn geworfen. Baustellen wurden stillgelegt, zahllose Betriebe gingen pleite und auch die Straßenbaufirma von Santa Poles Mann musste über Nacht Konkurs anmelden. Wir konnten die monatlichen Raten von 1050 Euro nicht mehr bezahlen. Also baten wir die Bank in einem Brief um Aufschub. Sie antworteten nicht. Stattdessen rief mich einen Monat später ein Mann an und sagte, er habe soeben mein Haus für 50.000 Euro ersteigert. Ich habe nichts davon gewusst und soll jetzt noch 175.000 Euro Kredit zurückzahlen. Am Nachbartisch sitzt die 61-jährige Ingrida Waldmane. Um ihre Rente von 750 Euro aufzubessern, hatte sie vor Jahren zwei Nebenjobs angenommen. So konnte sie gleich bei mehreren Banken Kredite zur Renovierung sowie für neue Kleider und Reisen ihres Sohnes aufnehmen. Aber jetzt sollen die pensionierten Arbeitnehmer Platz für junge Arbeitslose machen. Deshalb verlieren Rentner wie Ingrida, die nebenbei noch arbeiten, 70% von ihrem Altersruhegeld. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Deshalb bin ich zur Schuldnerberatung gekommen. Im Moment muss ich 330 Euro im Monat zurückzahlen. Noch klappt es. Aber was wird, wenn ich meine Arbeit verliere? Ich habe Angst davor, wie es weitergeht. So wie Santa und Ingrida gehe es tausenden Letten, sagt Aina Skorenko von der Schuldnerberatung. Immer wieder könnten sie erleben, wie Banken mit legalen, aber auch illegalen Methoden versuchten, Kreditnehmer um ihre Immobilien, Autos oder Wohnungseinrichtungen zu bringen. Wir haben seit Januar bereits 2000 Kunden betreut. Sogar der lettische Präsident empfiehlt uns, denn der Staat hat kein Geld für eine Beratung. Aber Leute wie Santa oder Ingrida sind nicht verantwortlich für die Krise. Die beiden Frauen können sich weder einen Rechtsanwalt leisten, noch Prozesskosten übernehmen. Die Schuldnerberatung ist gemeinnützig. Jeder Ratsuchende muss ihr Mitglied werden, einen Beitrag von 1,50 Euro pro Monat zahlen und wird anschließend sogar vor Gericht ehrenamtlich vertreten. Von Juristen wie Baiba Dietrichsohne. Sie ist der Rechtsbeistand der einstigen Hausbesitzerin Santa Pole und will mit ihrer Mandantin notfalls vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Denn die Bank habe Santas Haus zwangsversteigert, ohne Santa zu informieren. Auch das Bezirksgericht habe ihre Mandantin nicht über den Prozess informiert und ein Haus, in das sie 230.000 Euro gesteckt hatte, einfach für 50.000 Euro versteigert. Die Restforderung der Bank lehnt die Rechtsanwältin ab und fordert stattdessen Schadensersatz. Gemeinsam mit ihren Kollegen von der Schuldnerberatung sammelt Baiba Dietrichsohne zusätzlich Unterschriften, um das lettische Parlament zu einer Gesetzesreform zu zwingen. Die Politiker sollen eine Krisengesetzgebung verabschieden. Es dürfen keine unfairen Zwangsversteigerungen mehr stattfinden, die den Banken Gewinn bringen. Außerdem sollen die Monatsraten nicht 40% des Gehaltes übersteigen. Die Krise darf nicht nur auf dem Rücken der Schuldner ausgetragen werden. Die einstige Hausbesitzerin Santa glaubt kaum, dass sie ihr Eigenheim zurückbekommen wird. Trotzdem hofft sie darauf, dass ihr die Schulden erlassen werden.